deine atemberaubende Frau. Du bist mit der ich später mal ein Haus bauen. Nur du machst mich einfach nur im Leben glücklich. Mit dir ist alles so toll und fantastisch. Ich will im Leben keine Frau mehr haben, denn nur mit dir kann ich das Leben ertragen. Mit dir, mein Schatz, ist alles nur noch perfekt. Es gibt keine, unser Glück auseinanderlenkt. Unsere gemeinsame Liebe ist für uns unser Geschenk, weil jeder für jeden den einen Stern jetzt fängt. Du bist meine Droge, meine Luft zum Atmen, denn jeden Tag halte ich dich in meinen Arm und zeig dir, wie sehr ich dich liebe. Mein einziger Wunsch ist, dass ich dich nie verliere. Für mich bist du und bleibst die erste Wahl, denn dass ich dich an meiner Seite habe, ist pure Schicksal. Bist du mal wer nicht bei mir, so dauert's nicht lang und mein Herz schreit nach dir, weil ich einfach nicht mehr ohne dich im Leben kann. Geh mir 2016 in Ehebann, jeden Tag aufs Neue bin ich glücklich an deiner Seite. Jeder Stress löst Angst in mir aus, sodass ich weine. 9 Jahre haben wir uns, es ist eine stolze Zeit. Sie läuft weiter, weil es bis zum Tod hinreicht. Diese Liebe, sie wird nie weniger, sondern mehr. Sehen wir uns mal nicht, so ist es für uns schwer. Jeder will den anderen niemals im Leben verlieren. So sehr sollen wir uns nach 9 Jahren noch lieben. Und hatten wir auch mal Stress, klärten wir diesen schnell. Egal wie schwer die Zeit noch war, wir schaffen sie generell. Unsere Liebe, sie kann mit dir zu Ende gehen, denn das Schicksal soll immer hinter uns stehen.